Der Interpret dieser wunderschönen Weihnachtsmusik hieß Christmas Christmas und der Titel hieß auch Christmas. Wir begrüßen Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich zu unserer Weihnachtssendung. Heute hier bei Lora München. Im Studio sind alle vier diesmal von der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. In der Technik sitzt Felix Jakowitz. Hallo, frohe Weihnachten. Und wir haben... Lass dir die Plätzchen schmecken. Genau. Wir haben eine Dreiteilung heute in der Sendung, die da den Titel trägt, Weihnachten menschlich, Ausrufezeichen. Ja, das. Menschheitlich. Oh. Menschheitlich. Entschuldigung. Weihnachten menschheitlich. Ich habe heute meine Brille vergessen, Entschuldigung. Ausrufezeichen. Ja, das Ausrufezeichen ist sehr wichtig eben in dieser Zeit, wo rechtsextremistische Kräfte eben, wie das in den letzten Jahrzehnten gar nicht so da gewesen ist, wie wir jetzt erlebt haben. Und gleichzeitig formt sich der Grundeinkommensgedanke zunehmend auf der europäischen Ebene in Form des UBI. UBI, Sabine, das ist dein Thema. Ich würde sagen UBI. Und wie heißt das ganz? Ja, siehst du, das wieder fremdländisch, gell? Ja, passt ja zum Thema heute Abend. Unconditional Basic Income Europe. Okay, vielen Dank. Ja, wie gesagt, eine Dreiteilung, aber beginnen wird Jochen. Wie hast du die Adventszeit erlebt? Was war da für dich sehr beeindruckend? Ja, noch zuerst Musik, oder? Oh, Entschuldigung, wir haben zuerst noch eine Musik. Ja, und da ist der Interpret Classical Emotions und der Titel heißt Es kommt ein Schiff geladen. Bevor der Jochen jetzt beginnt, ja, im Studio sind natürlich heute die Sabine, die hat ja schon gesprochen. Hallo Sabine. Hallo Antje. Dann der Jürgen Greiner, der zum Schluss mit einer Beilage kommt. Ja, guten Abend, grüß euch. Und eben meine Wenigkeit, die Antje Buse, macht heute die Moderation. Naja, und ich bin auch da. Und der Jochen, den wollte ich gerade sagen, habe ich ja schon angekündigt für den ersten Teil, der wird jetzt beginnen. Ja, Jochen. Tja. Also ich denke, Weihnachten, als wir da so auf diese Sendung zugingen und uns dafür entschieden, heute ins Studio zu gehen, keine Konserve zu machen, da wurde uns so deutlich, also da gibt es auf der einen Seite so die Ebene, dass Weihnachten eben mit der Geburt der Jesuskinder vor 2000 Jahren zu tun hat, dass darauf sich natürlich vieles bezieht. Also ich war da am Sonntag im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, auf eine gewisse Weise sehr eindrucksvoll. Aber das ist eben nur eine Ebene. Also das Geschehen ist eigentlich hat sehr viele Ebenen. Dann gibt es, ich nenne es jetzt mal nur so antippend, den Geschenkewahnsinn. Also da kann man dann in der Adventszeit so mal zum späten Nachmittag, würde ich sagen, in der Stadt sich bewegen und dann einfach merken, also wie heftig das ist. Also da kommt man gar nicht voran und so, sehr eigenartig. Geradezu ethnologisch interessant, was ist los mit uns hier. Aber dann gibt es für mich auch nochmal die Ebene und die finde ich eigentlich die wichtigste. Einfach mal so zu beobachten, wie sich eben in einem Zeitbogen, den ich schon Ende November beginnen lassen würde, wie sich da eigentlich die Stimmung, die Atmosphäre in der Welt verändert. Das finde ich ganz überraschend. Also für mich ist da so dieser Umschwung Ende November markant, wo man eigentlich in der Zeit, wo man so sagt, dass die Sonne im Zeichen des Skorpions ist, da geht es richtig so apokalyptisch zu, da ist also eine gewisse Heftigkeit in der Welt und dunkel und hell, krass oft. Und wie das sich dann verändert, hin zum ersten Advent hin, Anfang Dezember hin, dass plötzlich so was Zartes da ist, die Wolken, der Himmel so zarte Formen hat. Man spürt irgendwie, da fängt was Neues an. Das ist wie etwas Anfängliches. Und man kann sich ja nur wirklich fragen, wo kommt das denn jetzt nun her, wo es doch gerade so apokalyptisch war. Also das ist für mich so der deutlichste Umschwung. Und da auch erwähnen möchte ich, einfach so aufmerksam zu sein für das Licht. Also wie sich das Licht dann verändert, wie irgendwie so eine Art Goldglanz einzieht in das Licht, der dann zum Weihnachten hin stärker wird. Also da findet auch so eine Verdichtung der Atmosphäre statt, finde ich jetzt auch gerade jetzt in diesen Tagen unmittelbar vor Weihnachten. Und ich fand den Goldglanz, das hast du mir erzählt, daraufhin ist mir das dann so schön aufgefallen. Es war wirklich sehr goldig, der Glanz der Sonne. Und auch nachts leuchteten die Sterne am Himmel wie Saphire. Also das war unglaublich. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wie die Engel hier alle unterwegs sind. Ja, ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen sagen oder die Natur will sagen, schaut her, wie schön die Welt ist. Ja, und da würde ich eben sagen, also das sieht so aus, als ob es eine... Also als ob Weihnachten immer noch eine Botschaft hat und vielleicht sogar jedes Jahr wieder neu eine Botschaft hat. Und dass Weihnachten also auch etwas ist, was in jedem Jahr wieder neu durchlebt werden kann. Wobei ich auch sagen möchte, das Interessante ist, also dass diese Phänomene sich meiner Ansicht nach nie eindeutig nur der Natur oder nur den Menschen zuordnen lassen. Also dass es so das Ganze durchzieht und dass es auch was damit zu tun hat, dass Menschen einander zugänglicher werden, also aber auch, dass man auch berührt wird, dass auch mal was hochkommen kann, was man vielleicht Schmerzen oder Dinge, die man lange nicht hat, ansprechen wollen. Und jetzt merkt man plötzlich, ich muss es aber jetzt ansprechen. Also, dass da wirklich auch was in Bewegung kommt und dass das auch einer der Gründe ist, warum eben dann das Feiern von Weihnachten gar nicht so einfach ist. Also meist, also nicht selten auch mit Tränen verbunden ist. Ganz, was ganz in Ordnung ist. Aber ich denke mir, ja, das ist so das eine, weil ich eben so denke, also da ist eine Art, ich würde das schon als Spiritualität bezeichnen, diese Aspekte, aber da deutet sich für mich eine Spiritualität an, die eben jenseits der Religionen ist, die sozusagen, wo sich jeder selbst seine Verbindung schafft und entdeckt zur Wirklichkeit. Und Religio hieß ja Rückverbindung, also wo ich sagen würde, obwohl es vielleicht an der Oberfläche anders ausschaut, ist die Zeit der Religion eigentlich vorbei. Aber was anfängt, ist das eine spirituelle Empirie, möchte ich mal sagen, wo es keine Dogmen mehr geben kann, keine allgemeingültigen Sätze, sondern wo wir einfach unsere Erfahrungen austauschen können und erkunden können. Ja? Und diese Weihnachtszeit finde ich dafür besonders fruchtbar. Also ich habe den Eindruck, was wir da mitkriegen von der Welt, das können wir durch den Jahreslauf dann mitnehmen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ja, gut. Und du sagtest auch so, also Weihnachten ist nicht mal vor 2000 Jahren passiert und wir feiern das Fest quasi immer so im Jahreslauf immer nochmal nach, so ja. Mittlerweile 2000 Mal, sondern du hattest eher so den Impuls, es ist immer wieder neu. Das kann man auch aus dem heraus sehen, was du gerade geschildert hast. Also immer wieder ein neues Weihnachten kommt hinzu, in die Zukunft auch. Ja, und da gibt es dann noch den Aspekt, also um Weihnachten rum kann ich immer viel mit impressionistischer Malerei anfangen. Warum? Weil in der impressionistischen Malerei, die ja stark ihr Zentrum in Paris hatte, in Frankreich hatte, in den 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da steckt für mich im Grunde auf eine wunderschöne Art ein soziales Programm, kann man sagen. Ne? Gerade bei Renoir oder so, wenn er Menschen malt, er erwürdigt sie, egal welchen Standes sie sind. Das zieht sich einfach durch und das ist sowas, also jeden Menschen erwürdigen. Das ist was aber auch wirklich zum Weihnachtsfest passt. Und da bin ich dann sozusagen bei dem anderen Aspekt, der dann auch, sagen wir mal, politisch aktuell ist, dass man eben so merkt, dass Weihnachten, das hat mit jedem einzelnen Menschen zu tun und das hat was mit der Menschheit zu tun. Und diese Situation, das ist vielleicht auch so das Kind in der Krippe, also die radikale Konzentration auf das rein Menschliche jenseits von allen Trennungsmöglichkeiten, ob das nun die Hautfarbe ist, Rasse, Sprache, Stand, was immer. Ja, es ist die radikale Frage an den Menschen sozusagen. Ne? Und da merke ich, also da möchte ich auch sagen, dass so in diesem vorweihnachtlichen Feld gab es für mich zwei wichtige, besonders wichtige Ereignisse. Das eine war für mich der CDU-Parteitag Und das andere war für mich die Klimakonferenz in Paris. Und beides hat für mich was miteinander zu tun. Jetzt ist es ja so, dass ich die CDU überhaupt nicht mag. Also da ist kein Problem. Ich bin kein Anhänger. War es nie und werde es wohl nie werden. Aber was ich wichtig fand, war halt, dass jedenfalls auf der symbolischen Ebene praktisch eine Entscheidung gehalten werden konnte, dass eben diese Storys von Obergrenzen und so weiter, dass das jedenfalls nicht an die erste Stelle kommen konnte. Ne? Mehr war nicht drin und ich denke auch, man darf die Politik unserer Regierung in diesen Fragen nicht zu sehr loben, weil sie auch sehr vieles verschlechtert und verschärft haben. Aber diese Auseinandersetzung, dass man sich dafür entschieden hat zu sagen, es geht in erster Linie um Menschen und dieser Situation können wir uns nicht entziehen. Wir dürfen uns nicht entziehen als Deutschland, als Land in der Mitte Europas, als Teil Europas, wir haben kein Recht dazu. Also das ist einfach eine Sache, wo ich so merke, weil die CDU-CSU ja jahrzehntelang auch immer eine Art Deckmantel war für sozusagen postnationalsozialistische Strukturen, ja, innenpolitisch, und ich darunter Jahrzehnte leide, da freue ich mich sehr, sollte an dieser Stelle mal eine Klärung erfolgen. Ne? Und dann können die alle meinetwegen in die AfD gehen und die wird uns dann noch viel Ärger bereiten oder sonst wohin. Aber ich denke mir, es ist für die Innenpolitik bedeutsam und es ist für Deutschland bedeutsam, ne? Dass wir da hoffentlich einen Schritt machen. Ne? Aber man sieht halt auch, wenn man das auf das Weihnachtsfest bezieht, wie berechtigt dieser Schritt ist und dass wir im Grunde noch viel zu viel, ich muss fast sagen, mich eingeschlossen und uns alle eingeschlossen, wir stecken noch viel zu viel im nationalen Sumpf, ne? Oder im Sumpf der Trennungen, weil es geht wirklich um die Menschen, um die lebendigen Menschen und um das, was sie brauchen. Natürlich dann auch in wirtschaftlicher Hinsicht und sonst wie. Aber insofern ist Weihnachten, hat noch uns was zu sagen. Na, ich denke fast gar, dass es nicht nur ein innenpolitisches Thema ist, sondern dass es in die Außenpolitik noch sehr stark hineinwirkt, dass hier eben auch andere Länder einen Impuls bekommen, den sie vielleicht irgendwann mit der Zeit aufnehmen. Man hat beobachtet jetzt nicht unbedingt in allen Ländern gerade im Moment sehr menschheitsorientierte Entwicklungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Polen schauen im Moment, auch in anderen Ländern haben wir eher Rechtsruck, erleben wir das. Und ich sehe im Moment gerade konkret Frankreich so am Scheideweg zwischen, gehen wir den nationalen Weg oder gehen wir den internationalen Weg, den Zukunftsweg. Und das hat sich auch ganz klar in den zwei Gesichtern von Hollande gezeigt. Einmal seine Reaktion auf die Terrorattentate und zum anderen mal sein Agieren auf dem auf der Weltklimakonferenz. Also es sind zwei Hollandes gewesen und trotzdem eine Person. Also da weiß im Moment das Land nicht genau, wo es hingehen will. Und da denke ich mal, deswegen außenpolitisch, da ist natürlich unsere Richtung, die wir im Moment gerade vorgeben oder die wir im Moment gerade formen und vorexerzieren als Pioniere, dass wir dort auch natürlich eine Wirkung nach außen haben werden. Aber klar, ich bin ja mal den Solling runtergewandert und da gibt es einen wunderbaren Eichenwald. Und diese Eichen haben ja diese wunderbare Seite, dass da ist oft dann ein ganzer Ast oder der halbe Baum abgebrochen und sie machen einfach weiter. Und ich denke mir, es ist schon nicht falsch, dass, sag mal, die deutschen Verhältnisse eine Beziehung haben zur Eiche. Die Frage ist nur, für was ist man denn in der Weltstour? Und denke, die Ziele, die müssen wir halt noch finden, beziehungsweise da gefällt mir das halt schon viel besser, wenn wir stur sind für die Menschlichkeit. Und irgendwann dachte ich mir, also wenn jetzt die vereinigten Rechtspopulisten und Neonazis und sonst wo von ganz Europa uns auf den Fersen sind, dann fängt es an, wieder mir Freude zu machen, ein Deutscher zu sein. Dann passt die Sache wieder. Ja? Aber es hat halt ein paar Jahrzehnte gedauert. Ja? Und ich denke mir natürlich, wir haben die Aufgabe, denke ich, in der Mitte Europas an bestimmten Werten festzuhalten. Dafür haben wir die Kraft, und die Sturheit, da bringen wir einiges mit. Ja? Und deswegen denke ich, ja, das ist so, passt die Sache allmählich. Mal schauen, wie es weitergeht. Kommt jetzt die nächste Musik? Kommt die nächste Musik? Sind wir schon ab hinten? Aber wir können gerne nochmal auf die Bäume eingehen. Ne? Wenn du hier von Eiche sprichst, dann gab es ja mal so Spiele. Und da gab es so ein Spiel, welcher Baum bist du? Und stell dir vor, ich bin eine Linde. Ich kann dich heilen. Stell dir vor, ja? Du wirst nie irgendeinen Husten haben bei mir. Das können wir doch mal ausmachen fürs nächste Jahr. Weil Weihnachten ist für mich zum Beispiel auch nicht nur menschheitlich ist auch Zusammensein für mich. Das heißt, ich spiele dann auch. Ja, wir haben ja mehrere Feiertage und nicht nur einen. Und da können wir doch wunderbar spielen. Wir können auch zum Beispiel, es gibt ein Grundeinkommensspiel. Wisst ihr das überhaupt schon? Das wird natürlich nicht ordentlich beworben, sondern man sieht es dann mal irgendwo im Internet so aufpoppen. Das war es dann schon, ja. Aber ob das heilig ist, das weiß ich nicht. Ob das irgendwas Heiliges hat. Naja, nur möchte ich sagen, also was heißt schon heilig, ne? Aber ich denke mir, dass eben, wenn wir die Wirklichkeit tiefer kennenlernen und auch die Ebenen der Wirklichkeit, zu den Ebenen der Wirklichkeit Verbindung finden, die von irgendwelchen Assads oder Hitlers nicht störbar sind, an denen auch solche Größen scheitern, dann wird das unsere Fähigkeit stärken, künftigen Stürmen zu trotzen. Das kann man dann einfach mal sagen. Ja, das hat uns bei der letzten Runde gefehlt. Und da mag dann auch dazugehören, dass man sich klar wird, was für Eigenschaften Bäume haben. Ja, also klar. Wenn sie uns die nicht alle abholzen. Nee, das passiert nicht. Ja, das geht ja nicht mehr nach Paris. Ja, außerdem ist der Winter mittlerweile so warm, also so viel Brennholz brauchen wir jetzt nimmer. Sinnieren Sie mal über die Bäume nach, während unserem folgenden Titel, den ich Sabine gewidmet habe, als ich es ausgewählt hatte, Day Before Christmas. Und der Interpret heißt Alexander Osipov, Production Music. Das passt ja super für heute. Der Titel der Musik vorhin hieß The Day Before Christmas. Das ist genau heute der Fall. Wir sind live im Studio und morgen werden dann ja viele Christbäume mit Kerzen oder vielleicht nicht mit Kerzen, je nachdem, entzündet. Wir wollen es heute im Studio ein bisschen imaginär machen. Wir haben jetzt hier keinen Weihnachtsbaum stehen, wo schon Lichter dran sind. Bäume. Ja, genau. Wir haben von Bäumen gesprochen. Aber vielleicht können wir ja imaginär jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Lichter anzünden. Die Musik war ja schon so schön und der Beitrag von Jochen. Jetzt kommt die Sabine und die Sabine wird ein wenig erzählen über die Entwicklung des Grundeinkommens in 2016 als sozusagen Aussicht. Und die Entwicklung des Ubi. Okay, ist vorhin schon übersetzt, was es heißt. Und wie ist es uns mit dem Grundeinkommen bis jetzt ergangen, Sabine? Uns beiden? Naja, gut, vielleicht nicht ganz so persönlich. Nee, ach so, Weihnachten war immer persönlich für mich. Also ich habe zumindest immer persönliche Geschenke bekommen. Was hier auf dem Tisch steht, mal ganz kurz rausgegeben, ist Plätzchen. Selber gebacken von einer jungen Dame. Die Farben sind knallrot, knallblau. Das passt natürlich auch, weil Maria war immer, wenn ich mir das so vorstelle, in Blau gekleidet. Und wer war das Rote? Ja, das ist schön, dass du das sagst. Die Maria hat ja diesen blauen Mantel und innen hatte sie das rote Gewand. Ah, so war das, genau. Das habe ich mir einfach zur selben angeschaut. Genau. Die Musik, lieber Jürgen, ja, vielen Dank. Ich bin ganz gerührt, ja, weil es ist fließend, so wie ich halt auch bin. Ja, ich fließe ja manchmal weg. Ich bin auch leicht wie ein Schmetterling. Und es ist aber auch gleichzeitig, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Oh je. Sollte mal einer lesen können. Na gut, so was Ähnliches wie Star Wars. Also so ein Blick weiter in die Zukunft, nach oben und in alle Seiten hinein, das war auch für mich dabei. Wenn ich mir den Interpreten... Dann hoffe ich weniger den War als die Journey. Ja. Also wenn ich jetzt über das UBIE spreche, kann ich gar nicht über War sprechen, weil das ist jetzt echt mal eine Nummer, die ich richtig gut finde, weil es wirklich den europäischen Gedanken beinhaltet. Es haben sich vor einigen Zeiten aus dem Netzwerk Grundeinkommen aus Berlin einige Menschen zusammengetan und wollten vor, glaube ich, 3 Jahren eine Petition in Brüssel abgeben, dass die Abgeordneten dort sich alle mit dem Grundeinkommen auseinandersetzen mögen. Das hat von der Unterschriftenanzahl nicht geklappt. Das waren schlichtweg zu wenige, aber die ganzen Initiatoren wollen einfach nicht locker lassen. Die finden diesen Gedanken Grundeinkommen schlichtweg grandios und wirklich auch in die Zukunft schauend. Das ist keine Sache, die heute eingeführt wird und morgen kriegen wir das alle, sondern das dauert. Also es ist ein langer Prozess, bis wir dort angekommen sein werden, wie auch immer der dann gestaltet wird. Und diese Initiatoren haben sich dann zusammengeschlossen zu einem Unconditional Basic Income Europe. Das hat auch so ein bisschen, also ich meine, dieser Titel hat ein bisschen damit zu tun, dass es ja auch ein sogenanntes Basic Income Europe Network gibt. Das sind dann aber 2 unterschiedliche Formationen und die auch ganz anders agieren. Dieses UBIE, das habe ich das ganze Jahr verfolgt, weil hier ständig was los ist. In halbe Jahre treffen sich diese Menschen in einem der teilnehmenden Länder. So, jetzt haben wir, wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Länder sind da inzwischen involviert. Der Jürgen möchte jetzt was Nettes sagen. Intensiv involviert. Wir hatten ja im April-Sendung über das UBI schon gehabt. Ja. Mit dem, Otto Lüdemann. Danke. Bitte, es weihnachtet sehr, genau. Es rieselt der Kalk. Ja, nein. Nein, der Schnee. Also, aber nicht der, der so teuer ist. Also der Schnee. Wolltest du noch? Nö. Danke. Ja, genau. Das ist einer der Menschen aus Deutschland, die daran teilnehmen und das Netzwerk in Hamburg. Das heißt auch Hamburger Netzwerk Grundeinkommen heißt das, genau. Die werden dann die letzte Sitzung gestalten und das wird Ende Mai nächsten Jahres sein. Ja, genau. Nee, das ist dann die letzte. Nicht die nächste, sondern die nächste. Und die nächste ist in Maastricht in Holland, weil die Holländer feiern dann 25 Jahre Grundeinkommen. Also deren Initiative besteht seit 25 Jahren. Und die dürfen dann diese Konferenz ausgestalten Ende Januar vom 29. bis 31.01. in Maastricht. Sie können das im Internet nachschauen. Ich sage Ihnen jetzt nicht die Adresse, weil die ist etwas doof zum Vermitteln am Mikro. So. Und wie könnte ich es dann finden, wenn ich google? Du googelst am allerbesten... Einfach UBIE? Nee, eben nicht. Nee, da findest du das nämlich nicht, sondern BIEN. Also sprich, man googelt am besten BIEN und dann findet man solche Sachen. Genau. Vielen Dank. So. Ich war selber bei so einer Veranstaltung dabei und zwar im November in Budapest. Ungarn. Hatten wir auch schon. Letzte Sendung. Muss ich hier gar nicht weiter ausführen. Ist immer der gleiche Stiefel. Die Leute berichten aus den verschiedenen Ländern, wie weit das Ganze gediehen ist. Da war dann eben in Budapest auch der Finne dabei. Ein sehr junger Mann, sehr finnisch, der dort einfach nur geäußert hatte, wir sollen ihn bitte schön unterstützen, damit die Regierung das wirklich das bedingungslose Grundeinkommen auch einführt. So, 4 Wochen später stand das Ganze in der Zeitung, Finnland führt das Grundeinkommen ein, alles Schmarrn, gar nichts machen sie, sondern sie haben etwas verändert in ihren Sozialleistungen. So. Sie nennen es Grundeinkommen, aber nicht in dem Sinne, wie wir das alle hier seit mehreren Jahren am Mikro Ihnen erzählen und wie wir das auch bei uns in der INE besprechen, sondern es geht an ganz andere Wege. Es ist ein Experiment, eine Studie. Was passiert da genau? Nee, das ist So, jetzt hast du mich erwischt. Also ich denke, die Bedingungslosigkeit fehlt, also das wesentliche Element. Habe ich es richtig verstanden? Ja, das ist das eine, das ist richtig verstanden. Und es ist auch noch nicht dieses, also wenn ich unser BGE richtig verstehe, dann sind da zum Beispiel auch keine Zahlungen mehr für Kindergeld, Elterngeld oder dergleichen beinhaltet. Das ist noch nicht ganz durchgesprochen in Finnland. Die sprechen da noch drüber, über diese verschiedenen Sozialleistungen, die dann in einem Topf, also als eine Summe ausgezahlt werden sollen. Im Moment wird es ja noch so gesehen, es auch nur die bekommen, die arbeiten, oder? Ja, so ist es auch angedacht. Genau. Das ist dann wieder was anderes. Ich meine, ich denke nicht, dass automatisch alle Sozialleistungen verschwinden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, ja. Weil es einfach Gründe gibt. Ich meine, es gibt halt immer jeweils Gründe für die verschiedenen Leistungen. Manches fällt weg und manches vielleicht nicht. Aber wenn es natürlich nicht bedingungslos ist, dann ist es ein anderer Stiefel. Ja, genau. Und so geht es den Holländern auch. Die hatten 4 Städte zum Erüben des Grundeinkommens mit unterschiedlichen Themen. Das hat ihnen die Regierung jetzt untersagt. Die wollen das nicht. Die wollen einfach, dass die ein Thema alle 4 Städte zusammen sich erüben in ihren eigenen Städten. Das ist nach Aussage der Menschen, die da in Budapest auf dem Kongress gewesen sind, eine gute Möglichkeit, mal neu darüber nachzudenken. Das machen die und das werden wir dann im Januar hören. Es ist aber nicht nur Holland und Ungarn dabei, es sind auch die Engländer dabei, die ja ganz großartig jetzt da einsteigen möchten, wie auch immer sich das gestalten wird. Ich mag darüber gar nichts sagen, weil das sind alles Spekulationen, die wir jetzt gerade da über die Medien erfahren. Und es ist nichts in trockenen Tüchern. Genau, gar nichts. Was war noch? Griechenland, da war der Otto Lüdemann, genau. Griechenland ist dabei, Polen, oder? Wie war das? Ja, ich glaube schon. Frankreich vor allen Dingen. Frankreich ist gerade, ja, die zeigen sich jetzt gerade, die Initiatoren in Frankreich, die zeigen sich jetzt gerade. Die machen das ja schon ganz versteckt seit einigen Jährchen, so ganz leise, man hat von denen nie was gehört und jetzt kommen sie so langsam raus. Genau, es ist aber nicht nur europäisch. Es geht ja noch viel, viel weiter. Die Initiatoren untereinander kennen sich alle. Man trifft sich zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Der eine dreht einen Film, der andere macht Radio, so wie wir das hier alle machen. Es gibt auch nur Leute, die nur Berichte machen. Zum Beispiel die Schweizer haben jetzt, der eine Initiator hat ein Buch geschrieben, das er jetzt, ich sag jetzt mal im deutschsprachigen Raum vorgestellt hat, in unterschiedlichen Lesungen. Also es sind alles ganz gute Projekte auf dem Weg und da gibt es natürlich auch die weltweiten Unterstützer. In Namibia ist der Präsident dabei, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, ob er das mit seiner Regierung schafft, ist so die Frage. Aber wir hoffen das mal, das wäre nämlich, ja, ich drücke denen dort die Daumen. Was es noch gibt, ist zum Beispiel, dass die Bündnis 90 Die Grünen sich in Deutschland von der Enquete-Kommission für ein Grundeinkommen abgesagt haben. Das wollen die gar nicht. Da bleibt bei uns jetzt nur noch, wenn wir nochmal politisch hinschauen, so ein bisschen, die sich damit auseinandersetzen, die Linken und die Piraten. Was waren bei den Grünen für eine Begründung? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur die Überschrift gelesen, es hat mir schon gereicht. ich mag dann immer nicht so wahnsinnig tief einsteigen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Minus eine halbe Minute. Ja, so okay, dann muss ich jetzt Minuten. Hier ganz schnell machen. Dann sage ich Ihnen, was international los ist, weil in Korea ist der nächste Kongress von dem Basic Income Europe Network. Das wird dann sein. Earth Network. Ja, danke. Das wird dann sein im Juli in Korea. Das können Sie auch im Internet gerne googeln. Sie finden alle Informationen darüber. Und ich war jetzt so gut in der Zeit, dass irgendjemand bitteschön die Musik ansagen möchte. Ja, aber ich bin trotzdem noch wirklich überwältigt. Also was sich da innerhalb von einem Jahr, wenn ich an die letzte Weihnachtssendung denke, hat man ja so ein bisschen so eine Zeit vor Augen, tut und getan hat auf der Welt. Also wenn es so weiter vorangeht, naja, gut. Also, die nächste Musik, wieder ein kleines Lichtlein an unserem imaginären Weihnachtsbaum und der Interpret ist Metronomos und der Titel heißt A Walk on a Beautiful Lie. Wir kommen jetzt zum letzten Beitrag unserer Sendung. Den hören wir von Jürgen. Ja, Jürgen, jetzt war das gerade ein Lied mit dem Titel A Walk on a Beautiful Lie. Kann man übersetzen, Gang auf einer schönen Lüge. Was ist mit diesem Titel zu Weihnachten gemeint? Das ist ein bisschen schräg, oder? Ja, man kann ihn vielleicht ein bisschen schräg verstehen. Oder ja, ich würde vielleicht nicht Lie verwenden, weil ich das schon hart finde, wobei es schön natürlich gespielt ist in dem Titel mit dem Beautiful Lie. Und ich würde eigentlich eher gerne so, aber ich fand es schön, irgendwo auch mal diese Herausforderung oder die Unklarheit darin, die sich darin ausdrückt, die hat mir gefallen. Und deswegen habe ich den Titel an der Stelle in die Sendung hineingenommen gehabt. Und ich würde vielleicht anstelle des Begriffs Lüge dann mehr so einen Begriff wie Illusion oder Vision nehmen. Und ja, warum eigentlich? Weil Illusionen sind eigentlich die Grundlage dafür oder Visionen sind die Grundlage dafür, dass Änderungen stattfinden. Ja, wie wäre denn in der Fluchtthematik das Jahr verlaufen, wenn wir nicht auch von der Vision in unserer Gesellschaft getragen worden wären, dass wir für Menschen, die Hilfe benötigen, da sein wollen, dass wir dort in die Hilfe gehen wollen. Wenn wir diese Illusion oder diese Vision nicht gehabt hätten, dann wäre das nicht entstanden. Und von der Seite her ist für mich diese Grundlage von etwas zu träumen, etwas sich wünschen, eine wichtige Grundlage, um Veränderungen entstehen zu lassen. Und wir haben eben sehr viele Veränderungen in 2015 insgesamt erlebt. Ein paar hat Jochen schon angesprochen, ein paar hat Sabine angesprochen. Ja, da gab es eine Menge. Soll ich davon mal ein paar erzählen? Ja, erzähl doch mal, welche Veränderungen du erlebt hast. Ja, viele Krisen letztendlich und Thema Flucht ist nur ein Thema. Aber wir haben natürlich auch die Grundlage oder der Grund für die Flucht sind eigentlich die ganzen Kriege und die ganzen Terrorsituationen, die wir in der Welt haben. Nicht nur in Syrien, die entstehen ja auch an vielen anderen Orten, wie zum Beispiel auch in Paris zweimal oder in Frankreich zweimal dieses Jahr heimgesucht worden von schon erschütternden Ereignissen. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch natürlich so etwas wie, dass wir einen doch jetzt größeren Durchbruch auf der Klimathematik haben. Ich muss mich erst noch mit dem Thema zwar befassen, aber es ist als großer Meilenstein oder als ein großer Schritt wahrgenommen worden. Und wir haben auch diese Änderung auch in der politischen Kultur, zumindest mal in Deutschland, die fast im Gegenpol zu dem steht, was wir eigentlich auf vielen anderen europäischen Ländern erleben, wo wir eben Rechtsverschiebungen haben. Und dass eben vieles am Scheideweg. Und naja, ich muss auch sagen, ich erlebe natürlich auch, habe auch 2015 persönlich auch als ein starkes Jahr von Veränderungen erlebt. Bei mir ist es wirklich so, dass die ganzen wirtschaftlichen und Gegebenheiten dazu führen, dass ein Hauptauftraggeber neue Wege geht und damit einfach mal ein Teil von meiner Lebensgrundlage erstmal jetzt in absehbarer Zeit entfallen wird. Und das hat mir auch bewusst gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, ja, mit Veränderungen immer so locker und easy umzugehen, sondern dass da einfach auch Ängste entstehen, dass da Erschütterungen erstmal in einem auftauchen, dass man wirklich erstmal so einen, ja, ich will es jetzt mal so ein bisschen dramatisch sagen, in einem gewissen Zusammenbruch tritt, dass man das Gefühl hat, dass alles unter einem, der Boden schwindet. Und das sind natürlich die schwierigen Situationen insgesamt, die wir überall, denke ich, vielen Stellen, dass Menschen durch solche Prozesse durchgehen. Und ich habe mir so einen Begriff hingeschrieben gehabt, Phönix. Das ist so ein Begriff, der mir jetzt kürzlich mal gekommen ist, dass wirklich solche Veränderungsprozesse, so solche Zusammenbrechprozesse wirklich die Chance geben, dass man wirklich erstmal schaut, Moment mal, was hat man eigentlich? Und dann auch wieder eine Vision, eine Idee bekommt für, was kann ich denn anstelle dessen machen? Und dass man da durch diese Idee in den Moment hineinkommt, dass neue Energie entsteht, dass man wie Phönix aus der Asche auch hervortreten kann, zumindest mal im ersten Schritt im Inneren. Und dass es sich dann auch ins Äußere manifestiert. Ja, Sabine, du wolltest was gerade... Wenn du das so schilderst, du stehst ja nicht alleine da. Also diese Veränderungen sind für uns alle gewesen in diesem Jahr. Und du hast ja von Zusammenbruch gesprochen. Ich denke da jetzt gerade mal an die Menschen, die hier bei uns Zuflucht suchen. Mhm. Denen geht es nicht anders. Ja. Und wenn, das sind irgendwie 60 Millionen, habe ich gelesen, die gerade unterwegs sind. Irgendwie sind wir alle unterwegs, ja, denke ich. Und jeder macht da so seinen eigenen Prozess. Und wenn du sagst, wie Phönix aus der Asche denn hervorgehen, dann hast du ja auch ein stabiles Gerüst hier in Deutschland für dich aufgebaut und kannst es jetzt weiter und neu aufbauen, oder? Wie siehst du das? Naja gut, ja, also man hat natürlich, ich möchte es jetzt gar nicht so sehr auf der persönlichen Ebene anschauen, weil das ist natürlich... ich glaube, das ist nicht ganz repräsentativ für alles, aber klar, wir haben natürlich bestimmte Sicherungssysteme und vor allem, was das größte Sicherung eigentlich ist bei allem, ist Zuversicht. Und einfach ja, Hoffnung ein Stück weit. Das ist eine treibende Energie. Das heißt aber auch Kreativität und einfach Ideen zu haben, was, oder auch dem Impuls nachzugehen, was einem Freude macht bei der ganzen Sache. Was mir aber. Oder ist es nicht auch so, dass wir üben können? Ich kenne das aus teils von meiner Arbeit her, weil ich ja viel mit Menschen in schwierigen Lagen zu tun hatte und habe. Aber andererseits eben auch tatsächlich, wenn ich mir das recht überlege, auch gab es auch eine Krise, mit der ich zu tun habe. Jetzt nicht so stark persönlich, aber doch auch sehr nahegehend. Und also diese Fähigkeit, so wach in so einer Situation zu bleiben, sich eben nicht in Panik bringen zu lassen, sondern so eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Was passiert jetzt gerade? Wo sind die Chancen? Ja? Und das finde ich, Das ist wirklich so eine Übung. Ja? Also durch so einen Übergangsprozess von Auflösung und Neugeburt hindurch zu gehen. Also die Panik lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden. Nein. Und nein. Das Interessante ist, einfach mal in dem Augenblick zu beobachten, dass gerade Panik da ist, mal der Beobachter zu werden und nicht der panische Mensch, sondern der Beobachtende. Ja. Und dann auch zu schauen, Moment mal, warum, wieso, was ist es begründet, dass man also durchaus damit spielen beginnt und dann was bewegt. Hat sich das hier zu Weihnachten verändert jetzt? Das ist doch einfach die ruhige und auch feierliche Zeit, oder? Ja, ich finde grundsätzlich mal hat sich für mich so etwas, für mich ist dieses Jahr, was ich beobachtet habe, sehr weihnachtlich gewesen. Denn letztendlich die Entscheidungen, die Richtungen, die wir in Deutschland eingelegt haben, waren sehr, sehr viel weihnachtlicher als in vielen anderen Zeiten. Und von der Seite her freue ich mich, dass wir einen neuen Impuls aufgenommen haben in Deutschland. Ein Impuls, wo ich zuerst gedacht habe, ja, das Thema der Flucht, der Aufnahme dieser Menschen, hier würde jetzt alles von Grundeinkommen an Energie wegziehen. Und wenn ich jetzt so zurück betrachte, dann habe ich eigentlich genau das gegenteilige Gefühl. Natürlich ist das Thema Grundeinkommen in der Präsenz, in der Diskussion vielleicht nicht mehr so gegenwärtig, weil ein anderes Thema da ist. Aber in dem, wie wir in diesem Thema agieren, zeigt sich für mich viel mehr dessen, was wir eigentlich als eigentliche Qualität und Fähigkeit benötigen, um Grundeinkommen miteinander zu praktizieren. Und das ist wirklich eine berührende Beobachtung, die ich dieses Jahr gemacht habe, dass wir dem Grundeinkommen, der Fähigkeit zum Grundeinkommen, einen großen Schritt dazu getan haben in diesem Jahr. Yeah! Das war ja fast ein Wort zum Sonntag. Und ich denke, dass einfach auch wir Weihnachten auch ein Stück weit weiter verstehen dürfen, weiter verstehen im Sinne von, dass wir Weihnachten nicht mehr als Familienfest sehen, sondern dass wir das das über das Religiöse hinaustreten lassen, sodass es etwas Menschheitliches wird, dass die Essenz und Qualität von Weihnachten etwas Allgegenwärtiges und mit allen Kulturkreisen sich in Verbindung treten kann, als den Urimpuls, die Urenergie für Menschlichkeit. Und die sehe ich eben insgesamt stärker in Erscheinung getreten dieses Jahr und auch sehr klar und sehr bewusst ist sie in Erscheinung getreten. Das hat mich sehr bewegt in diesem Jahr. Ja, da habe ich doch fast unseren imaginären Weihnachtsbaum vor Augen, der mit diesen Worten von Jürgen so schon sehr schön zum Leuchten kommt. Und die nächste Musik, der Interpret ist von Enzo Carlino und der Titel heißt Aurora Borealis. Thank you. Jetzt kommt die letzte Runde. Was nehmen wir alle mit aus dieser Sendung, die da hieß Weihnachten menschlich? Menschlichkeit. Menschlichkeit? Menschheitlich. Menschheitlich. So hieß die Sendung. Ja, das eine ist für mich, trotz der positiven Signale, die wir angesprochen haben, wach zu bleiben, weil auch diese Regierung macht falsche Politik. Wenn ich nur mal an das Griechenland-Drama denke, das war ja der erste Teil des Jahres. Also insofern wach, in der Hinsicht wach zu bleiben. Und das andere, dass da sicher in dem Punkt Deutschland, Europa, was Wichtiges liegt. Also das ja in der Abfolge in unserer Sendung zum Ausdruck kam. Sabines Beitrag, vorher mein Beitrag. Aber das, und das insgesamt natürlich da immer noch so ein bisschen die Entscheidung ist, soll hier die Erde ein Wohnort für Menschen werden, bleiben? Oder verlieren wir uns doch an menschenfeindliche Strukturen, die immer noch sehr stark sind? Ne? Also gerade was die wirtschaftliche Seite angeht. Ich denke mal, dieser Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismuswelle, die hat ganz viel mit den Schäden, den falschen Mustern in unserer Wirtschaft zu tun. Ne? Und wir müssen daran. Sonst kann das auch nicht leicht, nicht gut gehen. So. Deswegen auch Grundeinkommen, nebenbei bemerkt. Naja, das ist ja nicht nur die Wirtschaft. Also ich finde, wir haben viel zu viele Diktatoren hier auf unserer Welt. Ich weiß gar nicht, warum die da sind. Also das ist sowas von unmenschlich in meinen Augen. Und ich darf dann auch jeden Tag mir anschauen, wie Tiere gequält werden. Also ein Unsinn, das will ich hier jetzt gar nicht groß ausweiten. Ich würde mir für nächstes Jahr wünschen, dass so eine Art Ruhe eintreten darf bei jedem Einzelnen. Ich sage jetzt bewusst mit Art Ruhe, weil jeder das wieder anders interpretiert. Für mich wäre das zum Beispiel auf einer Bank sitzen, in der Sonne und ja, irgendwelche Tierstimmen zu hören. Das bringt mich wieder in die Ruhe. Was ich persönlich mitnehmen würde, ist, I'm on the road. Ihr Lieben, ich bin dann mal kräftig unterwegs im nächsten Jahr, überall und nirgends wahrscheinlich und immer mit dem BGE-Gedanken und vor allen Dingen mit dem europäischen BGE-Gedanken. Ja. Ja, was ich wahrnehme, sind, dass wir neue Wege in unserem Denken, Fühlen, Empfinden insgesamt gehen und damit zu neuen mutigen Entscheidungen. Insbesondere beobachte ich das sehr schön im Moment gerade einfach in Deutschland. Das berührt mich und erfreut mich. Und deswegen entsteht auch für mich so ein Stück weit Hoffnung für die Menschheit, denn irgendwo darf sich der Impuls zeigen und der wird dann vielleicht auch woanders aufgenommen werden. Und der ist für mich ein Stück weit Weihnachten. Ja, ein Stück weit Weihnachten. Weihnachten für mich wäre daran zu denken, dass viele Menschen, die alles verloren haben, die unterwegs sind, wo meine Vorstellung da einfach aufhört. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich das noch nie erlebt habe. Vielleicht ein Hauch davon kann ich mir nur vorstellen, dass diese Menschen auch ein menschliches Weihnachtsfest erleben sollen, dürfen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Also da gibt es heute Abend in der Schweiz von einer Silke Schäfer einen wunderbaren Abend, die sich damit auseinandersetzen wird, sich das anzuschauen astrologisch, und zwar die Gegenüberstellung vom Steinbock zum Krebs, was wir gerade momentan haben. Und das ist in Männedorf in der Nähe von Zürich. Ich glaube, das wird eine Art von in irgendetwas Neues hineingehen, mit einem Abschied nehmen, was wir den ganzen Abend schon hatten. Die Idee finde ich wunderbar, sich an einen See zu setzen und sich zu verabschieden. Also es fließen zu lassen, wie wir das heute in der Musik hatten, auch die Gedanken fließen zu lassen und gleichzeitig aber auch etwas auf die Erde bringen, was Neues. Und dabei auch beim Verabschieden auch den Schmerz wahrnehmen, zulassen und auch ihn auch loslassen. Dann kommen wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Sind wir schon soweit? Na gut, dann fange ich doch einfach mal an mit unseren Tipps. Und zwar ist das jetzt rein auf unsere Gruppe hier in München bezogen, nicht mehr so international. Das 66. BGE Café findet statt am Samstag, den 2. Januar von 13 bis 15 Uhr, wie üblich im Rubin Phoenix, Müllerstraße 46. Die Paradigmenwandelgruppe trifft sich am Mittwoch, den 13. Januar von 19:30 bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17. Das ist wie immer noch in Schwabing. So, dann haben wir noch die Gruppe BGE For You, die trifft sich am 21. Januar von 19:30 bis 22 Uhr im Eine Welthaus. Das ist in der Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude 2. Stock. Weitere Hinweise, Informationen sowie diese und vergangene Sendungen können zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. Das war's. Mehr habe ich jetzt gar nicht anzusagen. Oder soll ich die Musik auch noch ansagen? Naja, also der Interpret ist Esther Garcia und der Titel ist A Wonderful Story. Geh rein. Also, die Titel heute von den Liedern fand ich so schön. Es kommt ein Schiff geladen, ein Christmas-Schiff kommt geladen und an dem Day Before Christmas, den wir heute haben, und das Ganze noch mit der Aurora, was die Sonne heißt, Borealis, und zum Schluss hatten wir dann die Wonderful Story. Wow, die Lie, die Lüge lasse ich jetzt mal weg. Gut, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Es war eine Sendung vom Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. In der Redaktion waren Sabine Heißner. Auf Wiederhören. Der Jochen Balzer. Tschüss. Der Jürgen Greiner. Schöne Weihnachten. In der Technik hatten wir Felix Jakowitz. Und die Moderation hatte heute die Antje Buse. Ich wünsche Ihnen auch ein frohes Fest und schöne Weihnachten. Und kommt uns gut ins neue Jahr. Rutscht nicht schlecht hinein. Ja, Sie hören uns dann wahrscheinlich wieder im nächsten Termin am 27.01.2015, also Jürgen, 2016. Im neuen Jahr dann. Guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Schöne Grüße an unsere Geschäftsführung. Tschüss.